Good morning. Guten Morgen. I hope you're still thinking and meditating about the powerful exchange. Ich hoffe, dass du immer noch über den kraftvollen Tausch nachdenkst und meditierst. The holy and righteous became a sinner so that you the sinner become righteous. Der Heilige und Gerechte wurde ein Sünder, damit du gerecht werden kannst. The second exchange. Der zweite Tausch. Jesus was punished so that you can be forgiven. Jesus wurde bestraft, damit dir vergeben werden kann. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Sin needs to be punished. Sünde muss bestraft werden. Of course sin has to be punished. Natürlich muss Sünde bestraft werden. The moment God doesn't punish sin, God is unrighteous. Wenn Gott Sünde nicht bestraft, ist er ungerecht. Let me explain something to you. Lass mich dir etwas erklären. You come home one day. Du kommst eines Tages nach Hause. And you watch that your family is being raped and murdered. Und du siehst, dass deine Familie vergewaltigt und ermordet wurde. And you see these evil people run out of the house. Und du siehst, wie diese bösen Menschen aus dem Haus rennen. And then the police catches them. Dann erwischt sie die Polizei. And you are the witness. Und du bist der Zeuge. There's all the evidence. Alle Beweise sind da. And then the judge says. Und dann sagt der Richter. I understand that these people did that. Ich verstehe, dass diese Leute das getan haben. We have all the evidence. Wir haben alle Beweise. But I'm such a loving man. Aber ich bin so ein liebevoller Mann. I'm just gonna forgive them. Ich werde ihnen einfach vergeben. I'm gonna let them go free. Ich werde sie freilassen. What would you do? Was würdest du tun? You would scream, that's unjust, that's unjust. Du würdest schreien, das ist ungerecht, das ist ungerecht. It's very unjust. Ja, es ist sehr ungerecht. If ever, whenever God lets sin go unpunished, it's an injustice. Wenn immer Gott die Sünde ungestraft lässt, ist es eine Ungerechtigkeit. So, sin has to be punished. Sünde muss bestraft werden. So Isaiah 53 tells us in verse 4 and verse 5. Jesaja 53 sagt uns in Vers 4 und Vers 5. That Jesus, he is the one who was wounded for our transgressions. Dass Jesus für unsere Vergehen durchbohrt wurde. So that means never again do you have to be punished for your sins. Das bedeutet, dass du nie wieder für deine Sünden bestraft werden musst. You are forgiven, not because of what you have done. Dir wurde vergeben, nicht für das, was du getan hast. Because of what Jesus has done. Für das, was Jesus getan hat. You know, when I began to teach and preach the new covenant in Europe. Als ich anfing, den neuen Bund in Europa zu predigen und zu lehren. Long before I ever moved to Brazil. Lange bevor ich nach Brasilien zog. I had a lot of people get angry at me. Hatte ich viele Leute, die wütend über mich wurden. And it's because of this. Und dies war der Grund. I told people that no matter what sin you commit, God cannot punish you if you are in Christ. Ich sagte den Menschen, dass egal welche Sünde du begehst, Gott dich nicht bestrafen kann, wenn du in Christus bist. And the moment God punishes two people for the same sins, God is unjust. In dem Moment, in dem Gott zwei Menschen für die gleiche Sünde bestraft, ist er ungerecht. So what happens? Was passiert? Well, I have consequences for my sin. Of course I will. Habe ich Konsequenzen für meine Sünden? Natürlich habe ich das. Is sin completely destructive? Of course it is. Ist Sünde vollkommen zerstörerisch? Natürlich ist sie das. Does it make any sense for Christians to continue to live in sin? No, it doesn't. Macht es für Christen Sinn, permanent in Sünde zu leben? Nein, macht es nicht. But will God punish his children for sins? Never. Wird Gott seine Kinder für Sünden bestrafen? Niemals. Jesus carried all of the punishment. Jesus trug all unsere Bestrafungen. And I read a statistic one day. Ich las eines Tages eine Statistik, that in America 80% of all of the people, dass in Amerika 80% aller Menschen, who are in a mental institution for mental illness, die in einer psychiatrischen Anstalt für Geisteskranke sind, they are there because of guilt that they have not gotten over with. Dort sind wegen Schuld, die sie nicht überwunden haben. So they live with unresolved guilt in their hearts. So leben sie mit ungelöster Schuld in ihren Herzen. So these people are not there because other people did wrong things to them. Diese Menschen sind nicht dort, weil andere ihnen etwas Falsches angetan haben. But these people are there because they carry guilt around in their heart. Diese Menschen sind dort, weil sie in ihrem Herzen Schuld tragen. So what's the solution? Was ist die Lösung? The solution is to look at the exchange of the cross. Die Lösung ist, den Tausch am Kreuz zu betrachten. Jesus has taken the punishment for every sin I have committed, commit and will commit. Jesus nahm die Schuld für alles, was ich begangen habe und begehen werde. So now I'm free. Jetzt bin ich frei. Listen, if God has forgiven you, you need to learn to forgive yourself too. Wenn Gott dir vergeben hat, musst du lernen, dir selber auch zu vergeben. How many Christians live with guilt because they can't forgive themselves? Wie viele Christen leben mit Schuld, weil sie sich selber nicht vergeben können? My friend, I'm going to be very, very, very, very blunt, very blatant, very clear, very strong. Mein Freund, ich bin jetzt sehr, sehr klar und offen. If you do not forgive yourself for the sins you've committed, you're very proud. Wenn du dir nicht selber die Sünden vergibst, die du begangen hast, bist du sehr stolz. You know why? Weißt du warum? Because you make yourself smarter than God. Weil du dich klüger machst als Gott. If God has forgiven you because Jesus has been punished for you and you don't forgive yourself. Wenn Gott dir vergeben hat, weil Jesus für dich bestraft wurde und du dir selber nicht vergibst. If God has forgiven you for your sins. Wenn Gott dir vergeben hat. Because Jesus paid for it. Weil Jesus dafür bezahlt hat. But you don't forgive yourself. Und du dir selber nicht vergibst. What you're saying is this. Was du sagst, ist Folgendes. God, what I think about this situation is more true and more important than what you think. Gott, was ich über diese Situation denke, ist wahrer als das, was du denkst. That's very proud. Das ist sehr stolz. So forgive yourself. Also vergib dir selber. Jesus has been punished. Jesus wurde bestraft. God remembers your sins no more, so stop remembering them. Gott erinnert sich nicht mehr an deine Sünden, also hör auf, dich daran zu erinnern. And stop remembering the sins of your brothers and sisters. Und hör auf, dich an die Sünden deiner Brüder und Schwestern zu erinnern. It's one of the exchanges on the cross. Der Tausch am Kreuz ist wundervoll. I'm so glad I don't have to do anything anymore to get forgiven. Just accept it. Ich bin so froh, dass ich nichts mehr tun muss, das mir vergeben wird. Einfach annehmen. This is an exchange. Grab it. Das ist ein Tausch. Ergreife ihn. How do you grab it? Wie ergreifst du ihn? I told you, appropriating faith. Ich sagte dir, durchnehmenden Glauben. Stop asking for forgiveness. Hör auf, um Vergebung zu bitten. Say thank you that I'm forgiven. Sage danke, dass mir vergeben wurde. Believe it in your heart. Glaube es in deinem Herzen. And then act like you're forgiven. Und handle so, wie dir vergeben wurde. See you tomorrow. Ich sehe dich morgen.